Abschnitt 13 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Gesellschaft im Hirsch. Das Gastzimmer im Hirsch war heute von festlich gekleideten Menschen, von denen dem Reisenden auch schon eine Menge auf der Straße begegnet waren, ziemlich besetzt. Und es wurde eine große Quantität Bier getrunken, wie unzählige Portionen Essen nach allen Richtungen hin aufgetragen, die fast ebenso rasch verschwanden, als sie kamen. Allerdings hatte der Kommerzienrat darunter zu leiden, denn er wollte zuerst auf seinem Zimmer essen, wohin er sich eine Portion Rinderbraten mit jungen Bohnen sowie eine Flasche Wein bestellte. Aber vergebens wartete er eine halbe Stunde darauf, es kam nichts. Er rief die Treppe hinunter, es hörte ihn niemand. Unten wurden Türen aufgerissen und zugeschlagen und unzusammenhängende Reden wie »Portion Kalbsbraten«, »Kartoffeln«, »Drei halbe Bier«, »Gleich«, »Komme schon«, geführt, und einzelne dieser Ausrufe bekam auch er zur Antwort, weiter aber nichts. Und er sah endlich ein, dass er, wenn überhaupt gesonnen, heute noch etwas zu essen, in die Gaststube mit hinunter müsse, den dort hineinströmenden Lebensmitteln und Getränken ebenfalls in den Weg zu kommen. Das gelang ihm auch endlich nach einiger Anstrengung und nachdem ihm ein junger Mensch von Kellner oder Wirtssohn, der die Teller herumtrug, als ob er es nur gewissermaßen aus Gefälligkeit oder zu seinem eigenen Vergnügen tue, einen sehr guten Rinderbraten und sehr schlechten Rotwein gebracht hatte, drückte sich der kleine Mann damit in eine Ecke zwischen ein paar politisierende bayerische Staatsbürger hinein und hörte geduldig ihre über ihn hinübergewechselte Meinung der neuesten Verhältnisse, das Für und Wider des gerade ausgebrochenen russischen Krieges, wie ihre Urteile über das vaterländische Ministerium mit an. Die beiden durch das starke Bier etwas erhitzten Leute taten aber dabei Äußerungen, die den schüchternen Kommerzienrat zuerst mit Erstaunen, dann mit wirklichem Entsetzen erfüllten. Wenn ihnen jemand, der es gut mit dem bayerischen Ministerium meinte, zugehört hätte, musste er ja glauben, dass er, der Kommerzienrat Mahlhuber, Besitzer des Ludwigskreuzes und vollkommen loyaler Untertan, mit diesen Menschen gleiche Gesinnungen teile, und stand er jetzt auf und trug seinen Teller an einen anderen Tisch, selbst den Fall gestattet, dass ein anderer Tisch frei gewesen wäre, so konnte er den schönsten Skandal mit den zu allem fähigen Menschen bekommen. Was er aß und trank, so sehr er sich auf die Mahlzeit nach der starken Bewegung gefreut, schmeckte er gar nicht. Freilich kam ihm das, wenn es ihm bei dem Rinderbraten nachteilig war, wieder bei dem Wein zugute. Und er hatte Flasche wie Portion eben beendet, als noch zwei andere Männer in Uniform, der hiesige Gendarm mit dem Kondukteur der Thüringischen Post, das Zimmer betraten und zu ihrem Tische kamen. Gott sei Dank, die beiden roten Republikaner hörten doch jetzt wenigstens auf zu politisieren. »Guten Abend, meine Herren«, sagte der Kondukteur, mit der Hand militärisch an die Mütze greifend. »Platz doch hier nicht belegt?« »Bitte nein«, sagte einer der Politiker. »Haben Sie nichts Neues gehört vom Kriegsschauplatz? Keine neuen Zeitungen mitgebracht?« »Ich? Nein«, lachte der Postbeamte, »wollte Sie uns hier holen. Ist aber eben ein Unglück hier in der Stadt passiert«, setzte er dann ernsthafter hinzu. »Ein Unglück? Hier in Lichtenfels?« »Ja«, sagte der Kondukteur, »in der Staffelstraße ist ein armer Teufel von Maurer mit einer großen Familie vom Gerüst gefallen.« »Mit der ganzen Familie?« rief der Kommerzienrat erschreckt. »Nein, das nicht«, lachte der Kondukteur. »Der Mann hat nur eine starke Familie zu Hause, aber er hat den Hals gebrochen.« »Sie hinken ja, Herr Kondukteur«, sagte der eine von des Kommerzienrats Tischnachbarn, der aufgestanden war, dem Postmanne seinen Platz zu geben. »Was haben Sie denn am Fuße?« »Oh, nichts«, meinte dieser, halb mit gegen den Kommerzienrat gewendet. »Neulich abends, kurz vor Schlafengehen, gehe ich noch einmal barfuß durchs Zimmer.« An demselben Tage hatte aber mein jüngstes Mädchen eine Fensterscheibe zerbrochen, und einer von den scharfen, spitzigen Splittern war zufällig in eine Dielspalte geraten und dort stecken geblieben. Wie ich also durch die Stube gehe, »Oh, um Gottes Willen, hören Sie auf«, bat ihn der Kommerzienrat, dem es schon bei dem Gedanken an eine so furchtbare Verwundung wie mit Messerstichen vom Wirbel bis in die Fußzehen schoss. »Das geht einem durch Mark und Bein.« »Was denn?« fragte der Kondukteur erstaunt. »Nun, dass Sie in so scharfes Glas getreten sind«, sagte immer noch sichtlich schaudernd der Kommerzienrat. »Ich?« fragte der Kondukteur erstaunt. »Ich bin hineingetreten?« »Aber Sie erzählten uns doch eben, dass so ein Glassplitter im Zimmer gelegen hat.« »Ja«, lachte der Kondukteur, »aber dafür hat der Mensch seine Augen, und wenn ich barfüßig gehe, passe ich immer furchtbar auf.« »Aber Sie sagten ja, dass das die Ursache Ihres Hinkens.« »Meines Hinkens?« »Ich hinke gar nicht mehr«, sagte der Kondukteur ruhig. »Das Bein war mir nur vorhin ein bisschen eingeschlafen.« Die anderen lachten, während der Kondukteur aufstand, sich eine Zigarre anzuzünden, und der Kommerzienrat sah sich etwas erstaunt im Kreise um, denn er wusste nicht recht, ob der Mann im Ernst war oder ihn nur zum Besten haben wollte. Der Gendarm unterbrach aber sein Nachdenken, indem er den leer gewordenen Platz und die Freiheit der Bierstube benutzte und sich mit einer achtungsvollen Handbewegung nach der Mütze neben den Kommerzienrat niedersetzte. »Nun, noch nichts von Ihren Sachen gehört, Herr Kommerzienrat«, sagte er so freundlich, wie die Polizei überhaupt nur freundlich aussehen kann. »Ah, Sie sind der Herr, der mir die telegraphische Depesche besorgte«, erwiderte der Kommerzienrat und wurde rot dabei, denn er log in diesem Augenblick, wenn er dem Sicherheitsbeamten gegenüber tat, als ob er ihn nicht gleich erkannt hätte. Lieber Gott, er wollte ihm ja verbergen, dass er sich nach dem heute Vorgefallenen nicht so ganz sicher fühle und glaubte, das am besten durch angenommene Gleichgültigkeit bewerkstelligen zu können. Der Gendarm übrigens, der nicht den geringsten Verdacht dem anständigen Fremden gegenüber hatte, sagte lächelnd und verbindlich, »Jawohl, Herr Kommerzienrat, zu dienen. Unangenehme Sache das, sein Gepäck auf eine solche Weise zu verlieren. Es ist auch unverzeihlich von dem Packmeister, dass er nicht besser aufgepasst hat. Donnerwetter, wenn einmal das Gepäck für Lichtenfels eingeschrieben ist, so muss es auch in Lichtenfels abgeliefert werden, sonst hört die Freundschaft auf.« Der Kommerzienrat überlegte sich noch, ob er dem Manne mitteilen sollte, dass das Gepäck gar nicht für Lichtenfels bestimmt gewesen wäre, und besann sich eben auf eine Ausrede, ihm eine mögliche Veranlassung zu nennen, weshalb er unvorbereiteterweise hier ausgestiegen sei, als jener etwas näher an ihn heranrückte, seinen dicken Schnurrbart so dicht als möglich an das Ohr des Kommerzienrats brachte, so dicht in der Tat, dass ihn einzelne daran vorstehende Haare im Ohre kitzelten, und mit leiser Stimme sagte, »Sie wissen doch, Herr Kommerzienrat, was ich Ihnen heute Morgen mitteilte, von wegen des durchgebrannten Frauenzimmers.« »Durchgebrannt?« rief der Kommerzienrat erschreckt. »Ist denn wieder ein Unglück geschehen?« Unglück? Nun, ein Unglück ist es wohl gerade nicht, meinte der Gendarm entschuldigend. Junge Leute haben rasches Blut und machen manchmal einen dummen Streich, den sie aber nicht machen würden, wenn sie 25 Jahre älter wären. Wir haben aber mit dem letzten Zug Nachricht von Hof bekommen, wo die junge Dame zu Hause ist. Wie es scheint, hat sie in diesen Tagen... »Aber ich bitte Sie um Gottes Willen«, sagte der Kommerzienrat entsetzt, »von welcher jungen Dame reden Sie denn? Ich verstehe kein Wort von allem, was Sie sagen.« »Von welcher jungen Dame?« sagte der Gendarm. »Wie von der Weggelaufenen, wegen der uns hierher telegrafiert ist und für die wir ihr Fräulein Nichte im Anfang hielten, weil sie so ganz allein mit dem großen Strickbeutel am Arm herumging.« Der Kommerzienrat seufzte tief auf, erwiderte aber kein Wort weiter, und der Gendarm fuhr, zutraulicher werdend, weil er imstande war, eine so interessante Mitteilung zu machen, fort. Wie es also scheint, sollte jenes junge Mädchen in den nächsten Tagen mit einem ihm widerlichen Manne verheiratet werden, hat sich aber noch zur rechten Zeit ein Herz gefasst und ist fortgelaufen. Allem Vermuten nach ist sie in Bamberg ausgestiegen, denn die Polizei hat dort, wie uns hierher gemeldet worden, zwei verdächtige Individuen aufgegriffen und festgehalten. »In Bamberg?« sagte der Kommerzienrat. »Jawohl«, bestätigte der Gendarm. »Übrigens sind mit dem letzten Zuge von Hof, der etwa vor einer Stunde hier durchging, ihre beiden Brüder ebenfalls durchgekommen«, und gleich nach Bamberg weitergefahren. Sie erkundigten sich bei mir, ob hier nichts Verdächtiges gesehen worden, und ich konnte ihnen schon die Arretierung der beiden jungen Damen mitteilen. Ist eine vortreffliche Erfindung, diese Telegraphen, setzte der Beamte schmunzelnd hinzu. Soll auch von einem Gendarm entdeckt worden sein. Das junge Mädchen? Nein, die Telegraphen, versicherte der Gendarm mit selbstzufriedenem Lächeln, und zwar auf die einfachste Weise von der Welt. Wie er es herausgebracht hatte, soll der Herr Polizeidirektor ausgerufen haben, »Das ist ja keine Kunst, das kann ich auch.« Aber so geht's immer nachher, die gescheiten Leute haben die Einfälle und die anderen Herren sagen nachher, »Ja, das ist keine Kunst, das kann ich auch.« »Aber auf welche Weise entdeckt?« fragte der Kommerzienrat, trotz der verschiedenen Dinge, die ihm im Kopfe herumgingen, doch gespannt, auf welche Weise der Mann mit dem blanken Helme solch eine Behauptung motivieren und entwickeln würde. »Ungeheuer einfach«, lachte dieser, »die ganze Geschichte ist ja doch nur nach dem Prinzip der Klingelzüge eingerichtet, wie zum Beispiel in einem Gasthofe. Wenn man einmal klingelt, kommt der Kellner, zweimal das Stubenmädchen und dreimal der Hausknecht. Auf der Polizei ist es ebenso, wo nach den verschiedenen Klingeln nach ein- oder mehrmaligem Anziehen der oder jener Sicherheitsdiener herbeigerufen wird, und bei uns hier sind auch zwei oder drei Züge übereinander angebracht. Mein Kollege saß auf einer Bank im Vorsaale des Kriminalamts mit ein paar Gefangenen, die er eingebracht hatte, als ihm die Geschichte einfiel. Statt aber gescheit zu sein und ein Patent darauf zu nehmen, erzählte er sie einem der Herren Aktuare. Der sprach darüber mit einem Professor, und wie man die Hand umdrehte, hatte der es nachgemacht und steckte den Nutzen ein. Und jetzt muss man für jeden Zug an der Klingel, und wenn's nur bis Bamberg wäre, einen Gulden 30 Kreuzer zahlen. Rechnen Sie einmal die halben Bier, die man dafür trinken könnte.« »Hm«, sagte der Kommerzienrat, der jetzt nach des Gendarmen-Meinung einen vollkommenen Einblick in die Sache gewonnen haben musste, sich aber doch mehr für den anderen Fall interessierte. »Also zwei Brüder der jungen Dame sind hier durch und nach Bamberg gegangen, die Flüchtige einzuholen?« »Jawohl, Herr Kommerzienrat«, erwiderte der Gendarm, »tut mir eigentlich leid um das arme Ding. Lieber Gott, Wenn sie einmal ihren Bräutigam nicht haben will, ist es auch hart, sie dazu zu zwingen. Aber das ist eine Sache, die nur die Familie unter sich auszumachen hat. Die Polizei muss jedenfalls ihre Schuldigkeit tun, und wäre sie mir unter die Hände gefallen, würde ich sie ebenfalls ausgeliefert haben, und wenn es meine eigene Schwester gewesen wäre. Nach diesem heroischen Bekenntnisse stand der Mann mit der Uniform rasselnd auf, trank sein Bier aus, wobei er einen prüfenden Blick über die in der Stube versammelten Physiognomien gleiten ließ und wollte sich eben anschicken, mit einem militärischen Gruß das Zimmer zu verlassen, als ihm eine versäumte Höflichkeit einfiel. »Ihr Fräulein Nichte befindet sich doch vollkommen wohl, wenn ich fragen darf«, sagte er mit einer höflichen Verbeugung gegen den Kommerzienrat, »vielleicht nur ein wenig angestrengt von der Reise.« »Ja, ich danke«, erwiderte der Kommerzienrat und fühlte, wie ihm das Blut in einem wahren Strom in die Stirn und Schläfe schoss, dass er einem königlichen Beamten gegenüber lügen musste. »Ist unangenehm, besonders für Damen«, setzte der galante Gendarme hinzu, »ihres Gepäckes, wenn auch nur zeitweilig, beraubt zu werden. Nun, hoffentlich haben Sie die ganze Bescherung morgen mit dem Frühzuge wieder hier. Wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, Herr Kommerzienrat.« Und der Mann rasselte mit klirrenden Sporen und klapperndem Wehrgehänge zur Tür hinaus. Ende von Abschnitt 13. Gelesen von Klaus Missfeld.